jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute geht's nach Berlin in unserer One-Hour-DJ-Mix-Stunde. Da spielen AKAK, zwei Jungs aus Berlin für euch. Und wir haben richtig coole Tracks mit dabei. Phil Fultner zum Beispiel, das ist wieder so ein Ding, wo man denkt so, hey, den haben wir doch schon mal vor ganz vielen Jahren gehört. Der ist mit Take Me mit dabei, Slash und Doppel sind mit dabei, Green Velvet zum Beispiel, Roland Leska und Tunnel Visions. Loslegen wir mit Ferric Dawn und Robosonic. Das ist mit Nikki Ambers zusammen entstanden, heißt In My Arms und hört er jetzt vor der Phil Fultner Nummer. I catch you. Und Take Me im Extended Mix. Super geiles Teil. Gleich für euch. Jack Back mit Survivor. Das gibt's im Extended Mix. Slash and Dope mit Predator. Auch im Extended Mix. Und dann geht's gleich richtig am Start mit Dilby, Green Velvet und Leighton Jordani. Fusion. Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Demon. Demon. Unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. 21 Uhr. Unser Ding.

Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Sonntagabend. Für euch jetzt eine Stunde in the Mix mit AK AK. Und die zwei Jungs, die kommen aus Berlin, heißen Hannes und Holger und haben ihre erste Single-Veröffentlichung auf Oliver Koletzkis Label gemacht. Die hieß Woody Woodpecker. Und dann ging es mit denen richtig durch die Decke. Also die haben ganz viel aufgelegt rund um die Republik, haben auch ziemlich viel produziert. Und nun steht das nächste Kapitel bei denen an. Es ist nämlich die neue Single von denen raus. Die heißt Need You. Ist die Debütsingle von AK AK bei Warner Music und die wird auch gleich im Mix mit drin sein. Also freut euch auf richtig geilen Sound jetzt. Eine Stunde AK AK in the Mix. Unser Ding. Club Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. I can break it down, fuck. Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Come on now. Thank you. Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Ooh, I could have been someone. Control.